Im Zusammenhang mit dem Atlantischen und dem Indischen Ozean formuliert Catherine es so: Die Produktion von Reis und sein Transport innerhalb und außerhalb der Tropen zwischen dem 18. und dem 20. Jahrhundert ist ein Beispiel für das imperiale Ungleichgewicht von Macht, Hunger und Gefahren. Die wirtschaftlichen und ökologischen Folgen für die globalen Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Westhälfte Europas und Nordamerika auf der einen Seite und den tropischen Staaten der Karibik, Asiens, Afrikas und der Pazifikregionen auf der anderen machen sich noch im 21. Jahrhundert bemerkbar. Ein Beispiel aus jüngerer Zeit für ein tropisches Grundnahrungsmittel, das sich von einem Kalorienlieferanten für die Einheimischen durch die weltweite Verbrauchernachfrage im 19. und 20. Jahrhundert zur Grundlage eines landwirtschaftlich-industriellen Komplexes wandelte, sind die Bananen, die wir zu Babynahrung, Smoothies, Kuchen und Speiseeis verarbeiten. Wie wir in Kapitel 7 erfahren haben, wurde diese Nutzpflanze aus tropischen Wäldern erstmals in Neuguinea domestiziert. Die Spanier brachten sie im 15. und 16. Jahrhundert nach Amerika, wo sie bei den Bauern in den tropischen Tieflandwäldern weite Verbreitung fand. Ende des 19. Jahrhunderts wurde sie zu einer Plantagenfrucht. In den 1870er Jahren bauten Eisenbahnunternehmer aus den Vereinigten Staaten Bananen in Costa Rica versuchsweise großflächig an, um ihre Arbeiter mit einem billigen, nahrhaften Lebensmittel zu versorgen. Als klar wurde, welches Potenzial der massenhafte Bananenexport nach Nordamerika besaß, kauften multinationale Konzerne, darunter die 1889 gegründete United Fruit Company, in Staaten wie Costa Rica, Panama, Honduras, Ecuador und Kolumbien große Anbauflächen auf. In Kolumbien hatten Plantagenbesitzer bereits ein eigenes Netzwerk für den Export nach New York aufgebaut. Dennoch kaufte die United Fruit Company Land- und Bahnlinien auf und zwang die einheimischen Bauern, an sie zu niedrigen Preisen zu verkaufen. Um das Risiko zu streuen, dass ihre Plantagen unter Krankheiten, Bodenerosion und Klimaereignissen litten, erwarben die multinationalen Konzerne häufig große tropische Landflächen und rodeten sie, sodass sie bereitstanden und bepflanzt werden konnten, wenn man zur Aufrechterhaltung der Profite neue Flächen brauchte. Auf diese Weise wurden die einheimischen Bauern von ihren kleinen Feldern verdrängt und zur Lohnarbeit gezwungen. Außerdem waren sie zunehmend auf importierte Lebensmittel angewiesen. Die wirtschaftliche Macht der internationalen Konzerne und ihr Zugriff auf den Auslandsmarkt waren so stark, dass sie sogar die Politik und Wirtschaft ganzer tropischer Staaten bestimmen und prägen konnten. Während der Bananenkriege übte die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika aktiv imperialistischen politischen Einfluss auf verschiedene Staaten in der Karibik sowie in Mittel- und Südamerika aus, um sich den Zugang zu tropischen Produkten und Handelswegen zu sichern. Die Sicherheit der Einrichtungen der United Fruit Company wurde bei mehr als einer Gelegenheit durch US-amerikanische Truppen gewährleistet, was zu langfristiger politischer Instabilität führte. Auch 1898, als Kuba und Puerto Rico von Spanien besetzt wurden, versuchten die Vereinigten Staaten, die wirtschaftlich nützlichen Waren und Kapitalströme für sich selbst aufrechtzuerhalten, zu Lasten ganzer Nationen. Auch als Panama seine Unabhängigkeit von Kolumbien anstrebte, intervenierten die Vereinigten Staaten und sicherten sich damit die Genehmigung, den Panama-Kanal, der 1914 eröffnet wurde, zu bauen und zu kontrollieren, womit sie den Handel in der Region beherrschten.